sagen, wie ich soll mir Rappen abgeben. Mir egal, wenn sich Deppen aufregen. Ich geb dir nen Joint und zünde mit Freude an. Tu mir den Gefallen, bitte, erstick daran. Ich bin der Beste im Gebiet, da sind doch ein blinder Mann. Du willst mich schlagen, hier verschwinde man. Wenn ich nicht zu hören bin, dreh die Lautstärke rauf. Aber wenn du mich doof anguckst, dann lauf. Ich mach mein scheiß Alarm, mach die Beats Alarm. Öfters bin ich ein Arschloch wie ein Kieberer. Eigentlich willst du immer nur so ein Zweit mit mir. Ich bin gefährlich wie ein Schlander, nur heute mit mir. Und dann fragen mich die Leute, wie viel rauchst du am Tag? Ich sag, ich rauch's und erzähl's nicht, was ist das für eine Frage. Ich fühl mich wie der Superman. Du hast ein Feature mit Longstrip, jetzt wirst du wie der Superman. Jetzt ist die Zeit zu fliehen. Run, mach dich schnell vom Acker. Run, motherfucker. Mach dir das klar. You know who we are. Wir lassen alles zurück, was hinter uns war. You know who we are. Yeah, ich bin Sender MC. Gib mein Stift und schreibe ich einen Text wie noch nie. Ich disse dich und werde dich niedermachen. Deine Leute auf der Straße werden immer wieder lachen. Wenn sie dich sehen, bitte Bitch geh. Ich will es mit dir zu tun haben, spring in den See. Ich steck dich in den Knast, du siehst drin und sagst krass. Du siehst scheiß aus, bitte häng dich am Mast. Okay, Spaß beiseite, jetzt wird's wirklich ernst, ihr Wichser. Ich hol mir nen Runterschub, ich sprich, Spritzer. Du kommst zu mir und sagst, ich bin scheiße draufgeschissen. Dein Boss kommt schon, bist du rausgeschmissen. Du lebst nun auf der Straße, du brauchst ein bisschen Kohle. Ha, ich nicht, ich besitz schon die Krone. Wir werden euch killen und schon gibt's Tote. Hey, was wird er machen, ist nicht ohne. Jetzt ist es Zeit zu fliehen. Run, you know what I mean. Mach das schnell vom Acker. Run, motherfucker. Mach dir das klar. You know who we are. Lass alles zurück, was hinter uns war. You know who we are. Alter, verkauf da mein Album, was willst? Mach's auf, was dir dort seit gestern hast du nicht verküsst. Das ist independent, ich hab die Studio daheim. Ich rap mit die Haverer und auf der Alarm. Ich misch mal den Scheiß selber an und das Fest. Und wenn's was dagegen sagst, sag mal dein Rap. Der hat nichts drauf wie ein CD ohne Cover. Deine Reime hängen hinten auch wie der Gaga. Alter, was willst du, Qualität soll scheiße sein? Was willst du mir sagen, doch ich die Tiefe in die Scheiße. Okay, hast du das verstanden? Du sagst, du bist mit Betten. Ich frag die Wand, doch du sagst dann nur. Ich soll rappen lernen, das ist keine Antwort, dann krieg ich fette Herren. Weil solche Meldungen, was hast du zum Ersporn? Die Mutter ist so billig, hab ich grad davor. Und um solche Leute wie die, geht's in dem Lied. Weil ich solche Leute wie die eigentlich leider schieß. Doch ich gebe eine Chance, wie ein Weib, die's mir lieb. Die spül mit dir, wenn immer heißer gespielt. Jetzt ist die Zeit zu fliehen. Run, run, run, run, run.